Können Sie uns etwas über die Handybenutzer sagen? Gibt es da Tendenzen, zum Beispiel immer mehr Kinder und Jugendliche, die ein Handy besitzen? Da gibt es sehr interessante Zahlen. Das Münchner Institut für Jugendforschung hat festgestellt, dass bereits jedes zweite Kind im Alter zwischen 11 und 12 Jahren mit seinem eigenen Handy telefoniert. Bei den 13- bis 22-Jährigen liegt die Zahl der Mobiltelefonierer sogar bei 84%. Die beliebteste Abrechnungsmethode ist übrigens die sogenannte Prepaid-Karte. Eine Guthabenkarte, in der Regel im Wert von 15 Euro. Die Kinder kommen mit diesem Guthaben ungefähr 3 Monate aus. Bei den Älteren ist es bereits nach 5 Wochen abtelefoniert. Heute wird ja mit dem mobilen Telefon nicht nur telefoniert. Es werden auch Fotos und Kurznachrichten gesendet. Ja, mit fast 24 Milliarden Kurznachrichten im Jahr liegt Deutschland weltweit an der Spitze. Dabei war die sogenannte SMS ursprünglich nur ein Nebenprodukt der Mobiltechnik. Gedacht war es als Infodienst der Netzbetreiber an einem kommerziellen Erfolg, hatte damals niemand geglaubt. Heute machen solche Kurznachrichten bei manchen Betreibern fast die Hälfte des Umsatzes aus. Was ist interessant an Mini-Mitteilungen und drahtlosen Telefongesprächen? Nun, Wissenschaftler, die sich mit diesem Phänomen beschäftigt haben, nennen es Überbrückungshilfe im Alltag oder auch das kleine Geschenk zwischendurch. Die Mitteilungen selber sind ja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, hauptsächlich Belanglosigkeiten. Könnte man sagen, das Handy vertreibt einfach nur die Langeweile? Im Prinzip ja. Das war auch dem Handyerfinder Judy Corlop schnell klar. Der erfand nämlich nach dem Mobiltelefon den tragbaren Fernseher. Und mit dem muss man bekanntlich gar nicht erst reden. Ich danke Ihnen für das Gespräch.